Das Seltsamste und für die ganze Stadt Verwunderlichste aber war, der alte Mann, der nie zu den Gläubigen der Gemeinde gehört hatte, begann mit einem Male fromm zu werden. Gleichgültig sonst gegen alles und bei Tisch und Verabredung immer unpünktlich, versäumte er doch niemals zu gebotener Stunde in den Tempel zu gehen. Dort stand er, in schwarzer Seidenkappe, den Gebetmantel um die Schulter, an immer demselben Platze, dem gleichen wie einstmals sein Vater, und wiegte den müden Kopf psalmodierend hin und her. Hier im halbverlassenen Raum, wo die Worte fremd und dunkel um ihn dröhnten, war er am besten mit sich allein. Eine Art Frieden kam hier über seine Wirre und sprach dem Dunkel zu in der eigenen Brust. Wurden aber Totengebete gelesen, und er sah die Verwandten, die Kinder, die Freunde eines Abgeschiedenen in ergriffen geübter Pflicht und mit immer neuer Beugung und Beschwörung für den hingeschiedenen Gottes Milde anrufen, dann wurden ihm manchmal die Augen trüb. Er war der Letzte, er wusste es. Niemand würde für ihn ein Gebet sprechen. Und so murmelte er andächtig mit und dachte an sich selbst dabei wie an einen Toten. Einmal spät abends kam er von solch verworrener Wanderung zurück, da fiel mitwegs Regen über ihn her. Der alte Mann hatte wie immer seinen Schirm vergessen. Wagen standen bereit für billiges Entgelt. Haustor und gläserne Vordächer boten Schutz vor der rasch zerströmenden Wolke. Aber der Sonderliche wankte und schwankte gleichgültig im Triefenden weiter. Im zerdrückten Hut sammelte sich ein durchsickernder Tümpel. Die tropfenden Ärmel strömten ganze Bäche auf den eigenen Schritt. Er achtete nicht darauf und trottete weiter, der einzige fast auf der menschenverlassenen Straße. Und so, durchnässt und triefend, einem Landstreicher ähnlicher als dem Herrn dieser vornehm wartenden Villa, erreichte er die Einfahrt seines Hauses gerade im Augenblick, als ein Automobil mit weithin vorgeschüttetem Licht hart an ihm stoppte, bei dem Rückstoß noch wässrigen Kot auf den unachtsamen Fußgänger schleudernd. Der Schlag ward aufgerissen, aus elektrisch beleuchtetem Coupé stieg eilig seine Frau, hinter ihr mit deckendem Schirm irgendein vornehmer Besuch und ein zweiter Herr. Knapp vor der Tür stießen sie zusammen. Die Frau erkannte ihn und erschrak, als sie ihn in diesem Zustand gewahrte, triefend, zerknüllt wie ein aus dem Wasser gezogenes Bündel. Unwillkürlich wandte sie den Blick. Der alte Mann verstand sofort. Sie schämte sich seiner vor den Gästen. Und ohne Regung, ohne Erbitterung ging er, um ihr das Peinliche eines Vorstellens zu ersparen, wie ein Fremder die paar Schritte weiter bis zur Dienertreppe, dort bog er demütig ein. Von diesem Tag an benutzte der alte Mann in seinem eigenen Haus immer nur noch die Dienertreppe. Hier war er gewiss, niemandem zu begegnen. Hier störte er nicht, hier störte niemand ihn. Auch von den Mahlzeiten blieb er weg. Eine alte Magd brachte ihm das Essen in sein Zimmer. Versuchte einmal die Frau oder seine Tochter bei ihm einzudringen, so murrte er sie mit verlegener und doch unbesiegbarer Gegenwehr hastig wieder fort. Schließlich ließen sie ihn allein, man gewöhnte sich ab, nach ihm zu fragen, und er fragte nach nichts. Oft hörte er Gelächter und Musik aus den anderen, ihm schon fremden Räumen durch die Wände sickern, hörte draußen Wagen vorfahren und wegknattern bis tief in die Nacht. Aber so gleichgültig war ihm das alles, dass er nicht einmal aus dem Fenster blickte. Was ging es ihn an? Nur der Hund kam noch manchmal herauf und legte sich vor des vergessenen Bett.